Erster Jethro war Moses Schwiegervater. Er war Priester in Midian. Er hörte, was Gott für Moses getan hatte. Gott hatte Israel aus Ägypten geführt. Zweiter Jethro nahm Zipporah, Moses' Frau. Moses hatte sie zurückgeschickt. Dritter, er nahm auch ihre zwei Söhne mit. Der eine hieß Gershom. Moses sagte, ich bin ein Fremder in einem fremden Land. Vierter, der andere Sohn hieß Elisa. Moses sagte, Gott, mein Vater, half mir. Er rettete mich vor dem Pharao. Fünfter Jethro kam mit seiner Familie zu Moses. Moses war in der Wüste am Berg Gottes. Sechster Jethro ließ Moses sagen, ich, dein Schwiegervater Jethro, komme zu dir. Deine Frau und deine Söhne sind bei mir. Siebter Moses ging seinem Schwiegervater entgegen. Er verneigte sich und küsste ihn. Sie fragten nach ihrem Wohlbefinden. Dann gingen sie ins Zelt. Achter Moses erzählte Jethro alles. Gott hatte dem Pharao und den Ägyptern viel getan. Er erzählte von den Problemen auf dem Weg. Gott hatte sie gerettet. Neunter Jethro freute sich über Gottes Taten. Gott hatte Israel aus der Hand der Ägypter befreit. Zehnter Jethro sagte, Gott sei gelobt. Er hat euch gerettet. Er hat das Volk aus der Hand der Ägypter befreit. Elfter Jethro sagte, ich weiß jetzt, dass Gott größer ist als alle Götter. Zwölfter Jethro brachte Tiere für ein Opfer. Aaron und die Ältesten Israels kamen. Sie aßen mit Jethro vor Gott. Dreizehnter, am nächsten Tag saß Moses. Er sprach Recht für das Volk. Die Leute kamen den ganzen Tag zu ihm. Vierzehnter Jethro sah, was Moses tat. Er fragte, was machst du hier? Warum sitzt du allein? Alle Leute kommen den ganzen Tag zu dir. Fünfzehnter Moses antwortete, die Leute kommen zu mir. Sie wollen Gott fragen. Sechzehnter, wenn sie ein Problem haben, kommen sie. Ich entscheide, wer Recht hat. Ich sage ihnen Gottes Regeln. Siebzehnter Jethro sagte zu ihm, das ist nicht gut. Achtzehnter, du und das Volk werden müde. Diese Arbeit ist zu schwer für dich. Du kannst das nicht allein machen. Neunzehnter, ich gebe dir einen guten Rat. Gott wird dir helfen, wenn du folgst. Du sollst für das Volk vor Gott stehen. Bringe die Probleme vor Gott. Zwanzigster, lehre sie Gottes Regeln. Zeige ihnen den Weg, den sie gehen sollen. Zeige ihnen, was sie tun sollen. Einundzwanzigster, wähle gute Männer aus dem Volk. Sie sollen Gott ehren und ehrlich sein. Mache sie zu Anführern über Tausende, Hunderte, Fünfziger und Zehner. 22. Sie sollen immer für das Volk Recht sprechen. Große Probleme bringen sie zu dir. Kleine Probleme entscheiden sie selbst. So wird deine Last leichter. Sie werden dir helfen. 23. Wenn du das tust und Gottes befiehlt, schaffst du es. Alle Leute werden zufrieden nach Hause gehen. 24. Moses hörte auf seinen Schwiegervater. Er tat alles, was Jethro gesagt hatte. 25. Moses wählte gute Männer aus Israel. Er machte sie zu Anführern. Sie waren über Tausende, Hunderte, Fünfziger und Zehner. 26. Sie sprachen immer Recht für das Volk. Wichtige Fälle brachten sie zu Moses. Kleinere Fälle entschieden sie selbst. 27. Moses verabschiedete seinen Schwiegervater. Jethro ging zurück in sein Land.